Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Peter Wanderer, willkommen zum Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Und Mikrofon. Ja, also neuen Mikrofon. Handmikrofon. Handmikrofon. Ich bin sehr gespannt. Fühlt sich so an wie so ein schönes, schweres Eis im Sommer zum Lutschen. Ja, bitte nicht. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja, echt gespannt, ob das sich bemerkbar macht. Also genau, wir haben heute ein neues Mikrofonexperiment. Sehr gespannt, ob das hinhaut. Marschieren kräftig auf die Nummer 100 dazu und erledigen hier heute eine in Häkchen Pflichtaufgabe, die wir aber gerne erledigen, nämlich die Preise des neunten Winter-OPCs zu verlosen. Genau. Ja, die ersten Preise, die ersten Plätze durften sich das aussuchen. Die sind schon verteilt, also ich sage einfach mal, was an die ersten Plätze verteilt wurde. Achso, in der einen Kategorie gab es tatsächlich, zu unserer aller Überraschung, obwohl ich da eigentlich ein gutes, ausgeklügeltes System habe, dass das nicht passiert, sind drei Leute auf dem ersten Platz gelandet. Aber es sind auch drei ganz tolle Abenteuer, von daher nicht schlimm. Also haben wir insgesamt fünf erste Plätze. Wegging unter anderem für Cthulhu Grenzland vom Sphärenmeister. Das Lamentation of the Flame Princess Abenteuer oder Szenario Big Puppet. Denn, gleich als erstes wurde gewählt vom Rorschach-Hamster Death Robo Jungle, ebenfalls vom Sphärenmeister. Das ist ein echt kurioses Stück OSR. Ich hätte das auch daraufhin mal vorgestellt und Olaf hat es gleich einmal gekauft. Das ist eine LP mit Songs, die quasi einen Hexcrawl begleiten, der hinten drauf ist, aber auch nur sehr rudimentär. Quasi eine Insel mit Dschungel und Robotern. Ja, okay. Kann man bestimmt einiges draus machen. Es ziehen wir sehr rudimentär, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Macht im Regal einiges her. Von System Matters ist schon weggegangen. Spire, das hast du, glaube ich, kürzlich rezensiert. Ja. Es geht um eine Dunkelelfenstadt, oder magst du zwei, drei Sätze noch zu sagen? Ja, gern. Also genau, es geht um eine Dunkelelfenstadt. Das war ursprünglich irgendwann, oder letztendlich ist es ein riesengroßes Artefakt, von dem also keiner weiß, was es wirklich ist. Und genau, dort leben Dunkelelfen, die von ihren Geschwistern, den Lichtelfen sozusagen, unterdrückt werden und dort einen Befreiungskampf starten. Ist das unter der Oberfläche oder ist das? Nee, das ist tatsächlich, das ist eine Oberfläche, genau. Das ist also quasi eine Stadt für sich, die aber halt an der Oberfläche sich befindet, genau. Also die klassischen Dunkelelfen da leben oder haben gelebt in Höhlen und so, aber in dem Fall leben sie also in diesem riesigen Turm. Ja, und wie gesagt, starten dann Befreiungskämpfe gegen ihre Besatzer und die Charaktere sind dann mittendrin. Jawohl. Hat mir, das sei noch gesagt, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, ist auf PTBA-Basis, glaube ich. Ja, genau. Also Powered by the Apocalypse System. Genau. Jawohl. Dann von System Matters ebenfalls Mietling auf Abwägen. Das gehört zur kleinen Reihe. Und man spielt quasi die Begleiter von Abenteurern. Die Abenteurer hat es weggemessert. Man ist nur mitten im Dungeon, muss versuchen, wieder da rauszukommen. Ein Erzählspiel. Man muss auf kreativen Wegen versuchen, den Monstern zu entgehen, weil Kampf ist mit den Mietlingen nicht. Ich habe es hier dreimal liegen gehabt, schon zweimal verkauft. Es ist auch von der Illustration sehr, sage ich mal, markant. Mir gefällt der Stil ganz gut. Ist halt so ein kruder Stil, sage ich mal. Muss man mögen, aber ich glaube, es ist eine nette Abwechslung mal, um das einmal oder zweimal einzustreuen. Mhm. Vom Uhrwerk Verlag, die PDF-Gutscheine sind auch schon zwei von dreien weg und das waren die ersten Preise. Jawohl, ab dem zweiten Platz losen wir zu. Und es geht dann los mit dem Truant-Spielepaket, das uns dreimal zur Verfügung gestellt wurde. Darunter zwei Kartenspiele, Pulp Mania und Monster Park, sowie Titan's Grave für Fantasy Age. Also ein Science-Fantasy oder die Science-Fantasy-Kampagne von Will Wheaton. Kann man, glaube ich, sehr gut als die Ideenbüro für Numenera zum Beispiel benutzen. Ja. Oder was weiß ich, wenn man He-Man. Also jedenfalls, wenn man irgendwas in Richtung Science-Fantasy vorhat. Okay, davon haben wir drei Stück. Also für drei, ich hoffe, es sind drei zweite Plätze. Habe ich jetzt gar nicht vorher geguckt, aber gut, kriegen wir trotzdem hin. Ja, erzähl doch mal nach. Denn es würde ja Sinn machen, wenn dem so wäre, aber es kann natürlich auch anders sein. So, bei im Doppelpack, wer ist denn da auf dem zweiten Platz gelandet? 27 Punkte. Genau, der erste Platz war, kann ich noch kurz erwähnen, bei im Doppelpack. Genau, Namen nennen wir natürlich nicht. Habe ich da jetzt Cynthia M. Für Aces in Space, ah, auch sehr cool. Hm. Hast du, glaube ich, ebenfalls kürzlich rezensiert. Ja. Der ungewollte Sozius. Aces in Space, magst du da auch zwei, drei Sätze zu sagen? Das jetzt, wenn du jetzt rezensiert hast, dann kann dir das natürlich passieren. Ständig. Ist ja naheliegend, genau. Ja, es ist hauptsächlich ein Weltraumkampf-Simulationsspiel. Auf Fate-Basis übrigens. Auf Fate-Basis, genau. Ja, wobei der Weltraumkampf ist jetzt halt schon ein großer Teil des Systems, aber eine ganz gewichtige Rolle spielt auch das Drumherum. Genau. Das die Soziologie. Und ja, also das Spiel ist halt schon darauf ausgelegt, dass es aneckt, weil es halt absichtlich toxisch geschrieben ist. Also die Charaktere oder die Spieler vielmehr werden halt auch angehalten, bestimmte Dinge zu bedienen, sage ich mal. Ja, ich glaube, als ich auf die Idee gekommen bin, oder als wir auf dem Kekskorn war es, glaube ich, als wir binnen von einer halben Stunde Barbarians. Barbarslayers. Barbarslayers, genau. Moment, jetzt muss ich. Barbs, Blades and Barbarians oder so ähnlich. Genau. Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Da hatte ich auch irgendwie noch Ace in Space im Hinterkopf. Ja, also muss ein nettes Szenario sein, auf jeden Fall. Hat sogar mit großem Abstand gewonnen. Mhm. Zweimal Erster, einmal Zweiter. Das ist mal ein gutes schlecht. Zeichen, sage ich mal, für Qualität. Ja. So, der zweite Platz ist jedenfalls geworden im Märchenwald, ein eigenes Erzählspiel. Das wäre. Aha, ach, das geht an Michael S. Und ich weiß, dass er der Autor des Fansigns Die Fackel ist. Hm. Warum ich das weiß, er hat drei Lootboxen bei mir bestellt, die wir gerade heute verschickt haben. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Deswegen ist er auch Zweiter geworden. Ich habe damit ja zum Glück nichts zu tun. Juroren, kann ich noch mal ganz kurz sagen, waren ja Philipp von Nerds gegen Stefan, beziehungsweise dem niveauvollen oder manchmal auch nerdigen Trash Talk, sowie seine Kollegin Elea, mhm, die ja gleichzeitig Autorin ist. Und unser Illustrator Christian Günther, genau. Nicht zu verwechseln mit dem Degenesis Christian Günther, sondern es ist der Cyberpunk Christian Günther. Mhm. Der wohl aufgrund des Computerspiels jetzt auch schon so. Von. Oh, war ja, haufenweise. Er hat sich unter anderem die Adresse cyberpunk.de gesichert und. Ach, okay, oh Scheiße. Ja, also ich glaube, er kann da sogar Geld draus ziehen, weil er jetzt quasi auf der Seite hat quasi einen Link zu den beiden, zu den Spielen. Ja. Und dann halt zu seinen Büchern. Ah, okay. Ja, also ich hätte jetzt damit gemacht. Gerechnet, dass er vielleicht so die ein oder andere nicht so positiv formulierte Mail bekommen hat, weil Cyberpunk ist ja. 2077, jetzt die Softwareversion, das Spiel. Ja, der verpackt ist das. Ja, genau. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Ich hatte nur irgendwie, dass er irgendwas zu seiner Eingangsseite geschrieben hat und dass er irgendein Reporter ihn angerufen hatte wegen diesem Cyberpunk-Spiel. Ja, sehr cool. So kann man natürlich auch dann zu der macht, Ruhm und. Ja, der macht jedenfalls seit dem zweiten Winter-OPC oder vielleicht auch seit dem ersten, weiß jetzt gar nicht hundertprozentig. Ich glaube, beim zweiten Winter-OPC hat man die Logos, ja, und hat auch schon andere Logos für uns gestaltet. Also kann man, genau. Und hat offensichtlich von Cyberpunk auch einiges an Ahnung. Jedenfalls schreibt er dann auch fleißig Romane. Kann man durchaus empfehlen. Ja, achso, da muss ja gar nichts zulosen. Das ist ja das, genau, wir hatten gesagt, das Tour-Spielepaket, dann schreiben wir das doch mal auf. Mhm. Genau, ich muss das halt immer leider hier immer gleich mitschreiben, sonst kriegen wir das wieder nie mehr zusammen. Das ist ein bisschen das Problem, aber gut, soll ja nur der generellen Dokumentation dienen, dass wir hier die Preise nicht im Hinterhof den Leuten, die wir mögen, Abenteuer geben, sondern dass sie ja auch richtig ankommen. Ja. So, im Griff der Seuche, da haben wir jetzt genau 3x17 Punkte. Das heißt, die sind alle drei einmal auf dem ersten Platz gewesen. Ach so, und dann teilt sich einmal 17 Punkte erste und zweite. Dann ist es einmal dritte und sechste und einmal vierte und fünfte. Also erste, vierte und fünfte. Das gibt immer jeweils die gleiche Punktzahl. Ja, da habe ich dann wahrscheinlich, die Punkte anders vorgeben müssen. Egal. Gut, das soll ja nicht euer Problem sein. Dann gucken wir mal, wer hat das denn alles gewonnen? Das war für Dread die Party People. Dread schon wieder ein System-Matters-System. Ah, es geht an Kite. Den kennt man als Schöpfer des Fansign-Wettbewerbs bei System-Matters. Ja, und Dread ist das Spiel, wo man aus so einem Jenga-Turm die Stäbe zieht. Ah ja. Also, klingt ja immer gut. Dann haben wir von Rorschach Hamster, universelles OSR-Abenteuer. Das ein großes Unwohlsein. Ich glaube, es ist kein Abenteuer, es ist eine Spielmaterial. Und 10 Tage Krankenhaus, ein Erzählspiel im Griff der Seuche. Das kommt von Nur der Tim. Hat auch einen netten Blog. So, noch von den ersten Plätze. Dann gibt es ja theoretisch auf dem zweiten, hat es dann geschafft. Das heißt, der vierte ist egal. Tobias B. mit der Nimbus-Seuche. Monster of the Week. Das gibt es noch nicht übersetzt. Könnte mir aber gut vorstellen, dass sich das auch mal irgendwann ändert. Mhm. Und in unserer letzten Kategorie, das war die kleinste. Also es gab nur 7 Einsendungen. Verraten und verkauft, genau. Da haben wir auf dem ersten der Krähenmantel Universal Fantasy Prospero, der Nickname, der mir allerdings auch ehrlich gesagt noch nicht untergekommen ist. Aber es ist immer schön, dass es gibt einen Haufen neue, alte Leute, ja, und einen Haufen neue Leute, die dabei sind. So, zweiter Platz geht auch an Kite. Und zwar mit Private Eye, die Duchess. Ja, Private Eye ist natürlich auch ein Klassiker. Definitiv. Den du sogar schon mal geleitet hast, glaube ich. Ja. Ja. Hattest du den Koffer? Du hast zweimal, glaube ich sogar. Koffer. War das das Kofferabenteuer oder hatte... Ach so. Hast du da mitgespielt? Das weiß ich gar nicht mehr. Kofferabenteuer. Wo die Tote im Koffer war. Doch, ja, genau. Das war so ein One-Page von Amel. Ja, ich würde gerne mal ausprobieren das Gumshoe-System, was ja quasi mit automatischen Erfolgen und so arbeitet. Und dann kann man seinen Fokus hier und da drauf setzen und dadurch halt gezielt Erfolge sammeln. Weiß nicht, ob das eher was für mich wäre. Naja, okay, soweit dazu. Dann kommen wir zu den dritten Plätzen. Und zwar hätte ich mir da überlegt, wir haben nämlich dreimal das wunderbare, einer unserer langjährigen Unterstützer auch, Ultima Ratio, das sagt dir auch was? Ja, sagt mir auch was, ja. Genau, auf unserem quasi vorletzten Con hatten wir auch, habe ich ja für eine halbe Stunde auch den Stand von Ultima Ratio vertreten können. Erstens hat er mir erlaubt, sozusagen meine Dungeon Slayers Sachen da auszulegen und zu verkaufen auf dem Uhrwerk-Con, auf der Heinz-Con. Stimmt. Und zweitens... der erste und vorletzte Con des Jahres 2020. Ich habe viele Ultima Ratio Rezis geschrieben. Und war immer über die, wer hat denn da noch welche geschrieben? Ich glaube, über die Teilzeithelden. Und das waren so unfaire Verrisse. Weil dann, das ist eine Sandbox. Ja, es ist eine Sandbox, das ist auch kein Nachteil. Das kann man nicht, also. Ja, ist dann immer der persönliche Geschmack des Rezensenten, der da reinfließt. Wenn er das heißt Sandbox nicht mag, ist das ja völlig okay. Aber das kann man ja nicht sagen, die machen Sandbox, das ist schlecht. Und zweitens, ich fand die Bücher so unheimlich gut gelungen, weil die auf, ich sag mal, 64 Seiten haben die dann von mir aus 3 oder 4 Themen kondensiert, aber wirklich toll beschrieben und auch so, dass die Ideen sprudeln und immer wieder Abenteuerideen dazu geschrieben. Also die Bücher sind, oder die Hefte sind wirklich, wirklich gut. Und ja, jetzt kommt ja gerade die zweite Edition raus. Ja, jedenfalls haben sie wieder ein Paket zusammengestellt und ich kann das wirklich empfehlen. Und genau, deswegen freue ich mich, das als dritten Platz verteilen zu dürfen. Genau, den haben wir auch dreimal. Dann gucken wir mal, wer hier die dritten Plätze hat. So, das heißt, hier haben wir 27, 15, 14. Das müsste hier sein, 14 Punkte. Nochmal alles durchgucken. Ja, universell modern, der Circus Kamale von, kennen wir auch, Mark Geiger. Das ist der Autor des einzigen deutschen Solo D20 Solo-Abenteuers und überhaupt Spezialist für Solo-Abenteuer. Hat auf seiner Homepage viele und ja, nimmt auch schon seit Jahren teil hier. Schön, dass er auch mal wieder weit oben gelandet ist. Mhm. Also ein Ultima-Ratio-Paket. So, dann haben wir in der nächsten Kategorie auf den dritten Platz. Dann packen wir doch hier zweimal das rein. Den für die Kategorie Im Griff der Seuche. Die ist nicht deutlich umfangreicher. So, da wäre das dann für das Rollenspiel Stage, das sagt mir mal gar nichts. Name ist Immun. Mhm. Jens K. Auch keine Assoziation mit. Und dann haben wir noch Deadlands Classic, der Fluch der Pestilenz für Nick Dyson. Ja, das auch eine regelmäßiger Teilnehmer, der seit Jahren immer für Deadlands Classic was einreicht. Und auch in diesem Jahr quasi drei Module für jede für jedes Stichwort 1 für Deadlands Classic eingereicht hat. Also der hat für Jahre hinaus quasi, wenn du was für Western suchst, immer vorgesorgt. Vorgesorgt, ja. Schön. Ja, ich überlege ja nächste Greifenklaue zum Thema Western. Eigentlich die Nummer 8 muss ja erstmal zum Thema Dschungel sein, denn die Nummer 9 zum Thema Western. Da können wir, glaube ich, da durchaus von profitieren. Ja. Hätte ich jedenfalls Bock zu. So, das war das. Und ja, den Rest losen wir jetzt zu, würde ich sagen. Ja, ich habe die Würfel schon warm gerollt. Glücksfee Christophorus ist am Start. Zu den Preisen zurück und würde mal mit den hochwertigen Preisen anfangen. Also mit den Preisen natürlich alle toll. Der Ramsch kommt dann später. Mit den Sachen, die, sag ich mal, über 20 Euro kosten oder in dem Bereich von 20 Euro liegen. Ja. Wir haben noch einmal Grenzland Cthulhu. Und wir machen das einfach mal so, müssen wir 20 und ich zähle dann von oben ab. Sehr gut. So machen wir das. So, schieb das mal hier zur Seite. Das wird doch mal passen sein, ja. Jetzt kannst du das hier natürlich nicht nachprüfen, was ich dir hier... Ja, ich kann das gar nicht. Du weißt ja auch nicht, welcher hier auf der Nein, das ist richtig. Nummer steht. Aber wenig Gefahr zu schummeln. Wir stehen natürlich mit unseren Namen für Ehrlichkeit. So, ich habe die Nummer 10. Also ich für meinen Teil... Hab noch nie Würfel gedreht. Gibt es auch wieder einen schönen Blog-Eintrag von Lord Selis, der beschreibt, wie er dann auch als Spieler gezielt schummelt, um den Spielleiter zu verarschen oder keine Ahnung was. Aber und hat Google, glaube ich, drunter geschrieben, dass er keine Würfel dreht. Und also ich habe mal ausnahmsweise mich eines Kommentars unterhalten, aber mein Spielspaß als Spielleiter ist ja gerade, wenn der Würfel ungewöhnlich fällt, dass ich diesen Weg weiter ausbaue. Also ja, eben. Das würde mir den ganzen Spielspaß kaputt machen, würde ich den Würfel drehen. Okay, also was hast du denn gewürfelt? Ja, eine 10. Eine 10, so. Die 10 hat noch keinen Preis. Dein Laptop macht übrigens gerade merkwürdige Geräusche. Ja, das ist auch nochmal für Stage, auch vom Jens K. Jawohl. Diesmal im Doppelpack halt. So, dann tragen wir mal ein. Ja, achso, genau. Die Preisliste hat mir der Sean Rui sozusagen zur Verfügung gestellt. Diesmal ist ja seit dem zweiten Winter OPC habe ich den ja mal mit André Skora gemacht, also den Würfelheld. Genau, der hat dieses Jahr aber ausgesetzt aufgrund von Krankheit etc. etc. Und wir hatten schon mal ein Jahr ausgesetzt, da hatte ich halt einen Ersatzwettbewerb gemacht. Der kam aber bei Weitem jetzt nicht so gut an. Habe ich auch vielleicht nicht so beworben. Habe ich auch alles alleine gemacht und wollte ich nicht schon wieder aussetzen, weil wir so dicht an der 10 sind. Und gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist natürlich. Und dann hatte ich den André Frenzer, also Sean Rui, gefragt. Und der hat wirklich viel, viel, viel, viel übernommen. Dafür vielen Dank. Hat er auch ganz toll gemacht. Und ja, deswegen arbeite ich mich hier durch seine Tabellen durch, die er sehr, sehr gut vorbereitet hat. Okay, dann würde ich vorschlagen, Abenteuer gestalten von System Matters, auch ein Wahnsinnsteil. Dann nehmen wir jetzt sozusagen die 10, du holst mir mit 20 und ich zähle hoch. Ja, das gute Stück bekommt, die Nummer 4. Also plus 4, 14 wäre das denn. Das ist Philipp T. 52 plus 2, ein Erzählspiel. Ja, prima. Kopieren. In die Preisliste und weiter geht's mit dem Herbstlande-Paket Da ist, glaube ich, auch das Herbstland ein Rollenspiel dabei, was ja einer unserer Juroren geschrieben hat. Das war übrigens noch theoretische Gefahr, dass natürlich jemand was schreibt für Herbstlande. Kam dieses Jahr aber gar nicht vor. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Letztes Jahr war das. Da musste man quasi diese eine Kategorie noch von jemand anders jurieren lassen, damit da kein Vor- oder Nachteil entsteht. Ja, genau. Auch lustige Sache. Ja, also. Aber konnte ja auch gelöst werden. Na klar. So, das Herbstsonnenpaket geht an 14 plus 10. 14 plus 10 sind 24. Der mathematische Preis. Korrekt. Glaube ich. Dann hauen wir mal. Obwohl, gehen wir einfach zum nächsten weiter, der noch keinen Preis hat. Dann wird es hier voll. So, der nächste mit ohne Preis ist hier. Zack. Herbstsonnenpaket. Stefan A. Was hat er geschrieben? Angst, Essen, Seele auf. Fantasy Universell. Okay. Dann brauchen wir wieder die Daten. Wunsch. Ja, neulich interessante Diskussion. Gab ja eine Umfrage, bundesweiter, wollte ich schon sagen, also eine in Häkchen repräsentative Umfrage. Was die Deutschen Rollenspielen, wie alt sie sind, für wie viel Geld sie kaufen und so weiter. Jedenfalls waren da 7 Systeme fest angegeben. D&D 5 hat DSA geholt, sehr erstaunlich. Eigentlich nicht erstaunlich, aber... Der Vorsprung war schon ziemlich erstaunlich. Also vor 10 Jahren hatte DSA beim... Oder sagen wir, ich nehme mal die Aktion Fandom, die ist von 1990, gut, ein bisschen her, aber da war DSA immer der Block mit 30% und die zweiten hatten dann 10%. Ja. D&D, Cthulhu. Und dass das jetzt, dass man da halt aufholt, ist schon echt erstaunlich. Aber gut, DSA ist halt mit jeder Edition geschrumpft und D&D 5 ist wirklich, wirklich stark. Auch im Verkauf, meine ich. Also bei mir im Shop alleine ist das ja die unangefochtene Nummer 1. Ja, nee, ich meine auch, aber dass das halt stark in der Präsenz einfach ist, ja. Ja. Ja, und gerade jetzt durch die ganzen englischen Sachen, wo es halt auftaucht, mit zum Beispiel Big Bang Theory oder My Little Pony. Gibt es übrigens ein schönes Produkt mit den My Little Ponys als Abenteurer von D&D verkleidet. Das wollte ich mir auch noch holen. Ja. Ja, die Medienpräsenz generell ist sowieso, ich meine, das Thema hatten wir auch schon in einem anderen Podcast besprochen, aber die Präsenz von Rollenspielen in den Medien oder explizit von D&D ist auch gefühlt, habe ja da jetzt keine Werte, aber gefühlt ja auch deutlich gestiegen in den letzten Jahren, wo dann ja auch so Serien wie Big Bang Theory und so natürlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, ja, jedenfalls stand da irgendwie noch 38% andere, irgendwie auf dem zweiten oder dritten Platz. Und da meinte einer, 38 Systeme noch, mit je 1% kann ich gar nicht glauben. Sind so, dass es so wenig oder dass es so viel sind, dass es so viele sind. So, das wären noch eher mehr gewesen sein, mit noch weniger Prozenten. Ja, und schätze ich auch. Ja, das ist halt, ne, der Markt ist ja auch, also im Gegensatz zu 1990 jetzt beispielsweise, ja auch extrem vielfältig geworden. Ja, gab zum Beispiel neulich eine Aktion von so einem etwas unbekannteren Portal, habe ich eben den Namen nicht im Kopf, die haben irgendwie 100 Rollenspiele für 10 Euro verkauft, von denen ich irgendwie 3 Stück kannte. Ah ja, habe ich auch. Ja, unter anderem das eine Krimi-Rollenspiel, was wir mal gespielt hatten, aber es ist der Wahnsinn, was es an verschiedenen Rollenspielen gibt. Ja. So, Monster und Magie, das ist ein Solo-Abenteuerbuch von Dane Rahlmeier. Wir haben es beide. Ja, beide auch schon ausgiebig gespielt. Ja, ich muss mal wieder spielen, muss ich zugeben. Ich habe es gespielt und habe es eine Weile liegen lassen. Ja, ich hatte mich auch jetzt vor kurzem mal wieder rangesetzt. Ja. Und aber erneut, weil ich mich leider an meine Entscheidung vom vorherigen Mal die nicht mehr erinnern konnte, aber dann wieder an denselben Stellen gestorben. Oder an einer Stelle wieder gestorben. Sehr gut. Das ging dann relativ fix. Genau, man kann fairerweise mal dann zur letzten Entscheidung zurückkehren und das nochmal ändern. Ja. So, genau, an wen geht das? Dann gucken wir mal. Ja, so ein schönes Solo-Abenteuer mit fantasievollen Kreaturen, muss man sagen. Also, ja, keine also Standard- absichtlich Kreaturen. Versucht, kein Edo-Fantasy zu schreiben. Genau. Also, ist auch ein toller Autor, der generell recht spannende Bücher schreibt. Und das schon ganz gut hinkriegt. Ja, er möchte seine Serie auch weiter ausbauen und in verschiedene Bereiche dieser Welt beleuchten, die er extra für dieses Solo-Abenteuer geschaffen hat. Und er wurde schon nach einem Rollenspiel gefragt. Vielleicht gibt es da Chancen zu. In einigen Jahren. Nicht gerade morgen. Okay, ich glaube, du kannst auf den W12 wechseln. Jawohl. Machen wir glatt. Wir sind bei 28. Die 11. Die 11 wäre 39, dann geht's von vorne los. Wie hieß es? Mystikomagie. Monstermagie. Ach, viel, viel besser. Na klar. Das Ganze geht an Bio alias Birte T. Jawohl. Für den Tod im Doppelpack. Universell modern. Okay. Dann machen wir. Herzlichen Glückwunsch. Gleich mal weiter mit dem. Achso, erstmal den Preis wieder nennen. Dann geht's hier weiter mit der 2 Erdenstern-CDs. Wir fangen an mit Anven. Mhm. Die geht an. Einmal nehmen wir 12. Plus 2 ist das dann. 4, also 6. 6, unser alter Freund. Ach so, das hier vorne ist der Name zur Veröffentlichung. Ah, okay. Dann steht er auf dem Dokument drauf und dann kann man ihn natürlich doch nennen. Etwas für Dungeon World. Unser alter Freund. Robin Hormel. Mhm. Genau, der schreibt uns immer, hat ganz normal mit Dungeon Slayers Modulen angefangen. Ist jetzt auch in einer DS-Facebook-Gruppe aktiv und ja, hat sich diesmal mit Dungeon World beschäftigt, basierend auf Dungeon World PTBA. Achso, ja. Sozusagen. Ja, ein tolles Spiel, auch von System. Mhm. Matters. Genau. Und die andere CD. Ja, bekommt die 6. Beziehungsweise plus 6, dann die 12. Das ist, die heißt Silizium. Silizium oder heißt das Silence? Nee. Steht hier, also hier steht jedenfalls Silizium. Weiß ich, ob es ein Rechtschreibfehler ist. Autokorrektur zugeschlagen. Also Silizium mit C, aber es heißt ja trotzdem Silizium und nicht Silence. Richtig. So, gucken wir mal. Gehen wir mal davon aus, es ist richtig. Das geht an Nick Dyson mit einem weiteren. Ich habe es ja schon verraten. Insgesamt hat er 3 Szenarien eingesendet. Also mit einem weiteren Szenario für Deadlands Classic im Doppelpack. Und da ist es Double Action. So, das waren die beiden CDs von Erdenstern. Ultima Ratio haben wir schon. Dann haben wir Shadowrun-Romane, 2 Stück. Alter Ego. Ja. Ja, das willst du schon mal würfeln. Die 5. So, wir sind auf der 12. Das sind wir bei der 17 Runden. Kommen auf die 18. Die hat aber schon einen Preis. Sind wir bei 19. Das ist für Finsterland Gesundheit um jeden Preis. Drakri ist der Username. Jawohl, viel Alles Spaß beim Lesen. Katharina W. Eine österreichische Teilnahme, auch mal schön. Oh. Haben wir insgesamt 2 Österreicher sind, glaube ich, dabei. Richtig, Österreicher bzw. Österreicherinnen bzw. ÖsterreicherInnen. Innen. So. Ego, jawohl. Haben wir Adresse. Ja, den haben wir noch ein zweites Mal. Bekommt die Nummer 11, die ich jetzt zumindest gewürfelt habe. 11 plus 19 sind 30. Da haben wir eine Lücke. Plus 1 sind wir in der Kategorie Verraten und Verkauf. Das war der erste Platz. Der durfte schon was haben. Das heißt, hier ist der erste ohne Preis. Oh, es ist der Rorschach-Hamster, der natürlich auch schon einen Preis hat, aber nicht mit dem hier. Das ist Sigurmodis Apotheke und Spezialitäten. Ja, also zu dem, was er da aufbaut mit seinem OSR-Ding, hat er übrigens schon die letzten Jahre mal was eingereicht. Also ich bin ja bekennender Rorschach-Hamster-Fan. Sein Blog ist einer der stärksten, wie ich finde. Was er an Material schafft, ist schon echt eine ganze, ganze Menge. Sehr kreativ immer. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Lese ich sehr gern. Dann kommt von der Redaktion Fantastik. Da haben wir auch 2 Sachen gekriegt. Ja, die sind auch immer treu dabei gewesen. Beziehungsweise ein Master Survival Pack, hier steht leider nicht dran, welches. Meine gibt ja mittlerweile 10 Stück. Mhm. Tolle, einfache, also einfache, aber tolle Karten im Ringbuchordner, die man für, je nachdem, was man da kauft, also es gibt es auch für modern was, für Fantasy, Mittelalter und so weiter. Für quasi alle Genres, gibt auch Schiffe. Kann man halt schnell sich eine Karte zur Verfügung stellen. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, welches ist. Vielleicht ist auch die Übersichts-CD mit mehreren drauf. Das Ganze geht jedenfalls an. Mhm. Die 2. Das heißt 2 hoch. Dann sind wir bei 34. 34 hat, glaube ich, noch keinen. Das Modul hat noch keinen Preis, denn das ist wieder mal Nick Dyson. Oder Dyson. Alles abgestaubt. Ja, das ist, glaube ich, eh immer lustig, was man da so an, wenn man 3 Module einreicht und dann mehrmals Post kriegt oder vielleicht noch Schnellstarterpreis abgesahnt hat oder so. Aber das ist ja das Coole an dem Wettbewerb, dass fast jeder oder ich denke mal wieder jeder einen Preis kriegt. Eben. So soll es ja dann, so soll es ja auch im Prinzip sein. Ich glaube, es wird wieder jeder einen Preis kriegen. Also sonst hat die Preisakquise immer Würfelheld übernommen. Wir haben es diesmal beide gemacht. Mhm. Und auch nicht, vielleicht nicht ganz so viel wie die letzten Jahre, aber doch einiges zusammengekriegt. Und ja, das ist doch das Wichtigste, dass die Leute auch eine kleine Belohnung haben. Auf jeden Fall. So. Ebenfalls vom Redaktion Fantastik. Freiheit für Schwarzenbrück. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das das Einsteigerding für, ja, könnte für Finsterland sein, könnte auch für, da arbeitet ja Joanna dran, an dem Wolsung, könnte es auch sein, der Schnellstarter. Ja, also wir verlosen es auf jeden Fall. An wen geht es denn? Ja, geht an wieder die 2. Also 36 haben wir jetzt. Jawohl. Die hat einen Preis, das heißt, wir landen hier und sind bei Luna alias Linda Z mit und weg damit. Universelles Spielzeug. Ach so, das war, das hatte mir mich noch sehr ruhig darauf hingewiesen, dass das die Tochter von jemandem ist, der auch teilgenommen hat. Und der befürchtet hat, dass die Tochter total jung ist. Und dann so, jetzt sollten wir aber nicht irgendwelche fiesen Horrormodule da verlosen. Schön aber erstmal, dass du Grundregelwerk zu Schatten des Dämonenfürsten gewonnen. Freiheit für Schwarzenbrück, na gut, das klingt ja nicht so heavy. Aber wir können beruhigen, sie ist schon volljährig. Nein. Okay. Aber demnächst. Naja, mehr möchte ich jetzt aber auch nicht verraten. So, das wäre das. Achso, die Adresse natürlich nicht vergessen. Und wir sind beim Sphärenmeister. Da ist noch das Dishonored-Rollenspiel offen. Das ist auch ein gewaltiger Brocken. Ich glaube mit 2W2, bin ich ganz sicher. Also 2W20. Basiert das auf dem Videospiel? Ja, ja, ist auch kürzlich rausgekommen. Genau. Ist auch nicht günstig. Also der Preis lohnt sich auf jeden Fall. Ja, so ziemlich steampunkig dann in dem Fall. Ah, okay, du kennst ein bisschen, kannst du gerne was zu sagen und den Würfel einmal rollen. Ja, ich mache erstmal das eine, das andere, weil multitaskingfähig bin ich nicht. Die 9, also die. Der geht von vorne wieder los, ja. 45 bis 37, die 8. Machen wir mal die 8 weiter. Da haben wir noch keinen Preis. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Es ist Sarion mit einem Dunslayers Spielerfolg. Den Jemeni. Ja, viel Spaß. Und es ist, er kriegt aber die Adresse von Luna stattdessen. Weiß nicht, ob ihn das freut. So. Ja, Luna würde es freuen, wahrscheinlich. Ja, Dishonored, worum geht's da? Also ich habe das auch jetzt nicht so wirklich gespielt, weil das nicht mein Genre ist. Aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, geht es im Endeffekt darum, dass du eine Art. Du bist irgendwie ein Untergebener der Königin, die wird da irgendwie ermordet und man verdächtigt dann dich da, also deinen Charakter als den Mörder und muss dann quasi fliehen und eignest dir dann aber halt dann noch so diverse Fähigkeiten an. Also mehr so ein Sneak-Spiel, so ein Schleichspiel, ähnlich wie, na, sag mal so Splinter Cell vom Stil her. Oder ganz bekannt die, ach Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, gab es ja auch die Thief-Reihe, 3 Teile. Also, dass man hauptsächlich so aus dem Dunkel zuschlägt, aus dem Schatten zuschlägt und die Gegner dann halt da entweder umgeht oder ins Jenseits schickt. Und wie gesagt, settingtechnisch ist es extrem steampunkig angehaucht. Wobei ich jetzt aber auf Setting tatsächlich gar nicht so, also über das Setting so viel sagen kann, weil ich das Spiel ja jetzt gar nicht gespielt habe, so groß. Ja. Dann kann ich noch zwei, drei Worte zu Xarion loswerden. Es gab eine ganz lustige Geschichte. Ich habe Anfang des Jahres ja die RPG Challenge mitgemacht bei, also die über das ganze Jahr läuft bei Sandfox. Also was weiß ich, spiele das, erlebe das, lies das, rezensiere das oder schreib ein Abenteuer oder sowas. Ja. Und da meinte er, ja, nee, das passt ja nicht zu Dungeon Slayer, ist nicht so und bla und flup, flup, flup. Und hat er seine eigene Challenge ausgerufen, irgendwie, dass er jede Woche was zu Dungeon Slayer schreiben will. So kann man es auch machen. Und wer mitmachen möchte, der muss jeden Monat was zu Dungeon Slayer schreiben. Da haben sich tatsächlich 6 Leute, inklusive mir, gefunden. Die waren im Januar dabei und im Februar waren jetzt auch alle noch dabei. Die Vorstellung ist unter anderem auch in meinem Blog zu finden. Also die Dungeon Slayer Community ist wieder extrem kreativ. Das ist echt unglaublich. Ja. Verlinke ich unten mal. Das ist sie ja immer. Ja, ich hoffe, dass der Adventskalender trotzdem gut zustande kommt. Aber das ist auch für eine schöne Sache, die DS Fanwerk Challenge. Ich habe unter anderem für... das darf ich dir doch gar nicht verraten, weil das Abenteuer-Spoiler, was ich mit dir spielen will, habe ich was geschrieben. Das habe ich dann gleich dafür benutzt. Und beim zweiten habe ich für Old Slayer Hand das Abenteuerpunktesystem von Star Slayers quasi aufgedröselt. Weil das ist ja ganz anders als von Dungeon Slayers. Geht auf einzelne Erfahrungspunkte runter und ja, macht vieles, finde ich, nochmal cooler. Und das wollte ich auch gerne für Old Slayer Hand benutzen. Mhm. Da in der Forenrunde spielt nämlich unter anderem der Xarion mit. Ja, genau, so schließt sich der Kreis quasi. Ja, und im dritten kommt, du ahnst es vielleicht schon, die 20 NSCs für Old Slayer Hand. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe fleißig gesammelt. Ist ja nicht so, entweder kann man selber fleißig sein oder fleißig sein lassen. Nee, aber gerade wenn man so schön viel was gemischt haben möchte, mit unterschiedlichen Geschmäcken, das ist natürlich nicht blöd, sein Forum drauf anzusetzen. Und halt, habe gebeten, quasi 20 normale Western-Charaktere zu nennen. Grund ist eigentlich, weil bei meiner Forenrunde Old Slayer Hand sich der eine Charakter quasi an ein Haus anlehnt und auffällig etwas beobachtet. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch von drinnen gesehen und vielleicht kommt derjenige ja mal raus und dann habe ich halt quasi eine Tabelle, wo ich bestimmen kann, wer das eigentlich ist. Ja, ja zum Beispiel. Ja. Und genau darum ging es mir eigentlich. Und das ist ja generell eine nützliche Tabelle, wenn du mal irgendwelche Leute auf der Straße ansprichst oder sonst was, um denen ein bisschen Charakter zu verpassen. Klar. Ja, das war's. Das war die kurze Geschichte dahinter. Ich glaube, wir haben noch Preise zu verlosen. So, der nächste Preis wäre... So, genau, wir haben noch eine Sachspende bekommen vom Ackerknecht, der auch öfter Teilnehmer war bei uns, die es ja nicht teilnehmen konnte, aber gesagt hat, ich möchte euch gerne unterstützen und dazu 2 25-Euro-Gutscheine vom Fantasy Inn ausgelost hat. Uiuiui, schön. Und ich würde sagen, die verlosen wir als nächstes. Ja, sehr gerne. Sind wir noch beim W12? Ja, ne? Ja, ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir gerade sind. Da oben bei 8. Ich glaube, wir können jetzt mal auf dem W8 runter, auf dem W6 runter. Na, ist egal. Kannst würfeln, was du willst. Ja, dadurch, dass du es ja draufrechnest, ist es ja. Ja. Ist es ja eh egal. Ich nehme mal den W8, komm. So. Ja, 25 Euro, nicht schlecht. Den bekommt die Nummer 5, also 8, also 13. 13 hat bestimmt schon einen Preis. So, jetzt haben wir auch immer weniger Lücken. Nee, also doch. Es ist der Kite mit einem weiteren Modul, was noch unbepreist ist. Es heißt Rotor für im Doppelpack und ist universell. Jawohl. Und der zweite Gutschein? Der geht an... Oh, schon wieder. Wieder die 5, das heißt also die 18. 18 wäre der Kite, aber da. Das wäre fies. 50-Euro-Gutschein quasi. Ah. Ein alter Bekannter von uns beiden, Bruder Grimm. Oh, schön. Die Kreativmaschine für Dungeon Slayers, der natürlich auch für Dungeon Slayers was eingereicht hat, nämlich Seuchenblut. ich glaube, eine weitere Blutlinie war das. Wenn ich mich nicht irre. Ah, ja, Blutlinie. Ich wollte ja unheimlich lange so eine Blutlinien mal machen. für die Slay, aber irgendwie, also ich bin nie zu, so recht mit der zufrieden gewesen mit meinem Regelentwurf. Und jetzt endlich gab es mal zum, war es in der Slay Nummer 5, ich glaube, oder es war im Adventskalender, das bin ich mir nicht ganz sicher, gab es jedenfalls einen größeren Entwurf mit ganz vielen neuen Blutlinien. Und ja, jetzt hat Bruder Grimm auch nochmal eine neue Blutlinie gemacht. Das ist ja ein Konzept, das hat Scorpio mal sich ausgedacht, dass du auf der 1., 8. und 15. Stufe kannst du halt einen Talentrang da nehmen. Was weiß ich, hast du Teufelchenblut oder so. Mhm. Und dann hast du auf der 1. Stufe kannst, hast du, was weiß ich, Infrarotsicht und dämonische Augen. Und dann an der 2. kriegst du halt irgendwie einen weiteren Vorteil, aber gleichzeitig wachsen deine Hörner ein Stück. Mhm. Und so, das, oder hast du rote Haut oder sowas. Das ist schon cool gemacht. Und neulich war ja der Riesen, der Karneval für Riesen. Und da habe ich mir auch gedacht, da ist natürlich das eigentlich eine coole Idee, um sowas einzuführen. Ja. Also nicht als richtig als Volk, sondern einfach nur als Riesenblut, dass du das nach und nach ausbauen kannst, was weiß ich, dass du Riese 1 wirst, dann bist du halt wahrscheinlich ungewöhnlich groß, ungewöhnlich stark und so weiter. Ja, okay. Ganz cool. Dann, ja, Bruder Grimm wird bestimmt was finden, würde ich mal. Ja, jeweils Blutlinien gibt es auch als Fanwerk zum Download, oder? Ja, das ist alles als Fanwerk, ja genau. Ja. Das ist was. Scorpio hat irgendwie 3 Blutlinien geschrieben. Und dann, wie gesagt, sind dieses Jahr halt neu dazugekommen. Mhm. Da muss man ein bisschen suchen. Das ist halt bei Dungeon Slayers. Es gibt jetzt diese Online-Suche, sag ich mal. Die Online-Suchmaschine, beziehungsweise die haben das ja alles verlinkt, Online-Archiv. Und da sind über 1000 Fanwerke drin. Wahnsinn. Muss ich dir mal vorstellen. Ja, also ich meine, allein jedes Jahr durch die Weihnachten kommen 24 dazu. Aber es wird ja so viel geschrieben, ne? Ja. Wenn du jetzt dir überlegst mit dem Wettbewerb, wenn alle 6 durchhalten würden, wenn das 6 mal 12, beziehungsweise 20, also fast 100 Sachen, wenn man Sarions wöchentliche, ne, so mehr als 100 Sachen. Alter Schwede. Also das System, es lebt, auch wenn es vom Verlag schon lange keine Unterstützung mehr gibt. Ja. Ich wollte gerade sagen, es enthält immer noch Unterstützung, auch wenn es halt im Koma liegt quasi. Umso erstaunlicher, dass die Community da wirklich echt auch so dran festhält. Ja, der ist ja toll. Ich hoffe, es gibt nochmal einen Überlebensimpuls. Das werden wir bei Gelegenheit mal sehen. Ja. So, das war jetzt da. Achso, sollte ich vielleicht auch eintragen, dass es gewonnen hat. Und dann können wir weiter gucken. Ja. Also wir hatten jetzt, glaube ich, die Nummer 18. Das war 20, weil wir weitergeschoben haben. Pegasus. Achso, jetzt gibt's Talisman, haben wir auch schon gespielt. Also nicht das Brettspiel, sondern das Rollenspiel. Die Probeversion auch quasi. Die Probeversion, ja. Olaf hat schon nachgefragt, wo seine... Der hat sich ja schon die regulären Werke bestellt. Mhm. Fragt schon, wo sie bleiben. Ja, hat uns allen ja auch prima gefallen, ja. Ne, die Proberunde. Ich habe mich da auch ein bisschen informiert bei einem, der dabei ist quasi. Es dauert... Auch die englische Version dauert wohl noch ein bisschen und je nachdem, wie erfolgreich die ist, wird man auch was Deutsches machen. Mhm. Man plant auch weiteres Material, eventuell aber nur als PDF. Und was man natürlich sehr empfehlen kann, das hat ja Sean Hui quasi diese Western-Version davon gemacht auf Talisman. Ich weiß nicht, ob er nur die Proberegeln zur Verfügung hatte oder ob die endgültigen kannte. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber das scheint ja auch äußerst gelungen zu sein. Das habe ich nicht Olaf gleich empfohlen, weil er wollte unbedingt was lesen, aber das nicht lesen will. Habe ich gerade auf dem Schirm, wie das hieß. Das war ja auch irgendein Computer-Dings. Ach, Desperados meinst du vielleicht? Desperados, genau. Ich trage gleich in die Liste mit Links für euch. Und apropos Sean Hui, der hat ja gleich noch was geschrieben. Nämlich im Rahmen dieser RPG-Challenge, die ich vorhin erwähnte, von Sandfox, die ich übrigens auch verlinke. War nochmal ganz schön fleißig. Ja, also wir haben auch schon länger nicht mehr gepodcastet, ne? Merkt man. Ja, gut, das stimmt. Aber dass sich dann in der Zeit da trotzdem so viel entwickelt hat, mein lieber Mann. Ich hätte wahrscheinlich noch 10 Themen mehr, die ich erwähnen könnte. Jedenfalls im Rahmen der RPG-Challenge von Sandfox hat er noch ein Erzählspiel geschrieben und hat er im Forum gefragt, ob das nicht jemand lektorieren will oder Probespiel lesen will. Und ja, ich habe das nochmal lektoriert. Das war, weil ich fand es auch interessant. Und er hat sich da ein 48-seitiges Erzählspiel hingelegt, sehr ordentlich. Es geht um Fliegerstaffeln, Stichwort Heads of Space. in einer Fantasy-Welt. Es gibt ein rudimentäres Regelsystem, das mit roten und schwarzen Pokerkarten arbeitet. Ob man abgeschossen wird und so weiter. Man spielt nicht eine einzelne Person, sondern man bringt, glaube ich, jeder selber drei Piloten ein. Und spielt dann immer quasi abwechselnde Missionen und dann irgendwie was anderes. Also, ja, also ich persönlich habe in letzter Zeit ein paar Kriegstagesbücher gehört, da kommt man auf reichlich Ideen, ne? Was weiß ich, dass einer verletzt wird von seiner Reise zurück und wieder hin, könnte man berichten, oder man könnte, was weiß ich, wie die einen Geburtstag feiern oder wie die Nachbarkompanie zu ihnen kommt, oder gibt es tausend Sachen, die man erzählen könnte. Ja, also auf jeden Fall ein schönes Erzählspiel rund um Flieger, kann man sich, wenn man da Bock drauf hat, halt mal ganz ohne Regel oder mit sehr rudimentären Regeln und mehr aufs Erzählen sich konzentrieren möchte, ist das, glaube ich, ein gutes Ding. Das Format hat er gewählt wie die System Matters Sachen und vielleicht gibt es das noch irgendwie gedruckt. Okay. Es gibt Chancen dazu. Ja. So, das ist mir nochmal ganz nebenbei eingefallen. Naja. Halt mal, wir haben es noch an keinen Verlust, ne? Sehr gut. Dann 20 plus. Jawohl. 20 plus. Schon wieder die 5. Also, da hat gleich einen Preis. Sind wir bei 25. Da ist der erste ohne Preis. Was war das? Talisman-PDF? Talisman-PDF. Ist das jetzt schon das reguläre dann Regelwerk? Ich nehme an, dass das reguläre, weil das Probe dürfte nichts kosten. Das ist Siener Mütze. Jawohl. Die Kirche des Robert Koch. Universell Postapokalypse. Okay. Haben wir Kirche des Robert Koch. Okay. Haben wir hier eine Impfgegner-Skepterin? Ich sehe hier parallel. Na, mal gucken, was dahinter steckt. So, das nächste Talisman-PDF. Das ist jetzt 29 plus. Genau, 29 plus 2. Ja, auch da bin ich sehr motiviert, die Proberunde, die wir gespielt hatten, fortzusetzen oder beziehungsweise nochmal neu einzusteigen, denn das war echt ein schönes System. Ja, mir hat mein Charakter auch so gut gefallen. Jens Kroker. Also ist nicht der mein Charakter gewesen, sondern der Gewinner. Hinter der Wand. Viel Spaß. Ich glaube, wir müssen mal rauskriegen, was ist Stage. Hat auch drei Module für Stage anscheinend eingereicht. Ja, also Talisman, ich fand's auch klasse. Mir sehr, sehr gut gefallen. Absolut. Genau. Gespannt auf mehr. Und ich hatte, glaube ich, den Charakter, der Magie konnte und so ein bisschen anders drauf war. Ja, gehört aber zu Magie noch nichts bei mir dazu. Das ist nicht Sword and Sorcery Magie. Die Leute können nicht mal normal sein. So, das war Talisman Adventure. Dann haben wir noch einen Gutschein vom Uhrwerk Verlag für 15 Euro für PDFs. Jo. So, wir waren jetzt bei der 33 und dann würfel mal. Ja. 33 plus 1, 34. Du bestrafst das schwarze Auge. ein Käfig voller Chimären, nein, ein Keller voller Chimären von Philipp Hayek. Jawohl. So, jetzt haben wir noch ganz viel von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft, die sehr großzügig war, nämlich uns jeweils 5 Abenteuerbände von Der Tod in Venedig, Amnesie und Mens Sana zur Verfügung gestellt hat. 3 davon sind schon weg. Das heißt, wir haben noch 12 Stück. Und das sind jetzt die letzten Preise, wenn ich das richtig im Auge habe. Genau, die sind für Tang. Das heißt, das quasi lizenzlose Cthulhu-Rollenspiel, das die rausbringen. Ja, genau, man hat, ich weiß gar nicht, was ist genau der Grund ist, warum man sich gegen Cthulhu entschieden hat, aber wahrscheinlich, weil das ja quasi per Lizenz geschützt ist, also man dazu gar nichts rausbringen dürfte und man möchte quasi was Lizenzfreies schaffen, wo dann jeder was zu veröffentlichen darf. Gut, ja, nicht der schlechteste Gedanke. Also 12 Stück haben wir noch, muss mal gucken, ich ziehe erstmal die Lücken durch. Das macht es, glaube ich, leichter. Ja, können wir uns ja vielleicht das Würfeln sparen. 7 Lücken, 12 Preise. Naja, dann erübrigt sich das Würfeln. Ja, können wir auswürfeln, welches Abenteuer. Achso, okay, ja, das können wir ja auch. So, dann wären 5 Abenteuer übrig. Das heißt, hatte ich gesagt, die ersten 3 kriegen dann die Juroren. damit die haben dann auch was in der Hand. Ist auch mal ganz nett als Dank dafür, dass sie ja doch einige Stunden daran lesen, das in ein Ranking einsortieren etc. etc. Und das heißt, wir haben noch zwei übrig. Genau, die können wir jetzt quasi noch an weitere vergeben. Das heißt, das fair zu machen. Muss man mal gucken. Wir haben jetzt natürlich keinen W50 hier, aber wir haben einen W20. Das heißt, wir nehmen einen W6. 1 bis 3 ist 1 bis 20. Und 4 bis 6 ist halt 21 bis. Ja. Und wenn es nicht getroffen wird, müssen wir nochmal machen. Okay, 4. Jetzt der W20, bitte. Wie steht denn da? Auch die 4. Also 24. Ja. Das wäre der Rohrschacht-Hamster. Der kriegt einfach noch eins oben drauf. Sehr schön. Weil es zwei Stück sind, dann verpassen wir ihm doch Död in Venedig. Mhm. Und dann nochmal den Tod in Venedig. Nochmal bitte. Mhm. So, erstmal der W6 ist wieder die 4. Jo. Und der W20 die 11. Das sind bei 31. Prospero. Kriegt auch nochmal Tod in Venedig. Puppet, Amnesie. Achso, das war ein Gewinner offenbar. Der erste Platz war das, genau. Beim Krähenmantel. Jawohl, dann noch einen als Topping obendrauf. Ja, Topping, genau. Abgespeichert und wir sind einmal durch. Juhu. Jawohl. Ah. So. Großen Glückwunsch an alle Gewinner. Ja, genau. Mit großem Glückwunsch an alle Gewinner. Ich hoffe, ihr freut euch über die Preise. Nochmal einen riesen Dank für die Teilnahme. Es ist für uns mal jedes Jahr erstaunlich zu sehen, wie viele Leute sich beteiligen und wie viel Spaß sie daran haben. Genau, wie wenn Ackerknecht ist ja nicht der Einzige, der jetzt geschrieben hat, so, oh ja, toll, dass ihr jetzt wieder organisiert oder ja. Ich kann zwar dieses Jahr leider nicht teilnehmen, aber schön, dass ihr das macht, etc. etc. Also wir freuen uns auch über Unterstützungsmails sozusagen. Klar. Und ja, jeder Einzelteilnehmer, der hier was Tolles abgeliefert hat. Genau, man kann es zum Gratis-Rollenspieltag wieder downloaden. Vielleicht kann man diesen Podcast auch schon zum Gratis-Rollenspieltag downloaden. Ja, ja, der ist ja Ende März. Ja, da erwartet euch von uns auch wieder was. Wir haben nicht eine offizielle Anfrage gekriegt. So viel sei verraten. Mhm. Für was verrate ich mal nicht. Das zeigt sich dann dort. Ja, genau. Auch nochmal ein Dank an die Juroren. Das ist auch immer eine Heidenarbeit. Man muss da fast 40 Module, in manchen Jahren war es schon 80 Module, ja, durchlesen und je mehr Einsendungen, desto aufwendiger wird das Ganze natürlich. Genau, letztes Jahr hatten wir mit einem Teilnehmer Ärger, der sich darüber geärgert hat, dass nicht jedes einzelne Modul von jedem einzelnen Juror quasi ausführliches Feedback kriegt. Achso, und dass die nicht gespielt werden. Ja, kannst du aber ein Jahr investieren. In so einem. Vor allen Dingen, wenn du 40, das ist nicht ein Jahr, das sind auch locker mal 2 Jahre. Also das ist leider, lieber Teilnehmer, unmöglich, organisatorisch. Das war ein schöner Gedanke, aber ja, genau, dass sie gespielt werden. Gerade die ersten Plätze, da sind wir uns ziemlich sicher. Ja. Ich selbst spiele die auch mal ganz gern ab und zu. Ich druck die auch immer fleißig aus auf Arbeit, pack die irgendwelchen Paketen bei oder wenn ich einen Stand habe, gebe die den Leuten mit. Also kann man sich sicher sein, dass die auch ein bisschen Anklang finden. Und ich sage ja auch immer, verteilt die Sachen, die ihr gemacht habt, selber. Packt die auf eurem Blog. Ne? Wir freuen uns darüber, wenn ihr auf dem Winter OPC hinweist und dass ihr da was gemacht habt. Ja, ich erinnere nur an Klaus W., langjähriger Gewinner. Hatte dieses Jahr, glaube ich, keine Zeit gehabt. Nee, der kam heute nicht vor. Der hat zum Beispiel jedes Jahr dann immer genau von seinen, ich glaube von allen Beiträgen halt erklärt, wie er drauf gekommen ist und wie er das designt hat und so weiter. Man konnte man viel von lernen und hat da vielleicht das Szenario noch ein bisschen erweitert, weil es länger als eine Seite war. Also absolut cool, wenn man das nochmal in seinen Blog packt oder in sein Lieblingsforum oder auf Facebook oder alles. Ja, klar. Also tut ja auch keinem weh. Genau. Wir machen natürlich auch Werbung für unser Gesamtdokument, klar, aber genau, das hindert euch ja nicht daran, dass ihr eure Sachen auch nochmal online packt. Nee. So, ja, auch an Seat Rui geht nochmal vielen Dank. Wie gesagt, der hat ja, das war nicht ganz einfach dieses Jahr. Und also, oder aus persönlichen Gründen hätte ich halt auch überlegt, ob ich das noch mache oder nicht. Aber jedenfalls habe ich da sehr viel Unterstützung bekommen und das war natürlich auch sehr toll, dass das so reibungslos abgelaufen ist. Ja, auch ja, nicht geht natürlich Dank, weil das Verlosen ist ja auch immer. Ja, ganz schwierige Arbeit. Ja. Ganz schwierige Arbeit. Ja, gut, das sind halt fast zwei Stunden Zeit, die auch irgendwie organisiert werden wollen. Und wenn ich dran denke, wie oft wir uns letzten Monat gesehen haben, dank Corona, dann. Ja, ist auch schon wieder ein bisschen her, das stimmt. Ja. Ja. Gut, ja. Dann, wenn ich aber nicht vergessen sollte, sind natürlich noch die Sponsoren. Auch an die geht natürlich nochmal ein Risiko. Klar, oh ja. Die meisten sind immer sehr gebewillig, weil sie einfach den Winter-OPC mittlerweile kennen und das als feste Institution betrachten. Und gerade die kleinen Verlege wie Heinrich Düffers oder so sind immer großartig dabei, wenn ich mir überlege. 3 Starterpakete, lockerer Wert von 100 Euro. Ja. Also das muss man erstmal jedes Jahr bringen. Ja. Ja, und dann auch so konstant dann halt. Ne? Ja, genau. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, vom Winter-OPC hören wir hoffentlich nächstes Jahr wieder. Von Greifenklau-Podcast hören wir hoffentlich demnächst wieder. Und ja, dann auch in vermutlich 2 Ausgaben, Pi mal Daumen, mit der Nummer 100. Ja, wir sind schon in der Tat ganz nah dran. Ja, wir haben auch einen netten Gast, den ihr wahrscheinlich auch heute, heute haben wir seinen Namen auch schon genannt. Ganz mysteriös, wer es sein könnte, ja. Ja, absolut. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss. Tschüss.